Erster, die Zahl der Israeliten wird sehr groß sein. Sie werden Kinder des lebendigen Gottes heißen. Zweiter, die Menschen aus Juda und Israel kommen zusammen. Sie wählen einen Anführer aus. Dritter, nennt eure Brüder mein Volk. Nennt eure Schwestern Geliebte. Vierter, geht mit eurer Mutter vor Gericht. Sie ist nicht mehr meine Frau. Sie soll mit ihrer Untreue aufhören. Fünfter, sonst ziehe ich sie nackt aus. Sie wird wie eine trockene Wüste sein. Sie wird vor Durst sterben. Sechster, ich werde ihre Kinder nicht lieben. Sie sind Kinder aus ihrer Untreue. Siebter, die Mutter war untreu. Sie suchte andere Männer für Brot und Wasser. Sie wollte Wolle und Öl von ihnen. Achter, ich versperre ihren Weg mit Dornen. Ich baue Mauern vor sie. Sie wird ihren Pfad nicht finden. Neunter, sie sucht ihre Liebhaber, aber findet sie nicht. Dann will sie zu ihrem ersten Mann zurückkehren. Zehnter, sie wusste nicht, ich gab ihr das Getreide. Ich gab ihr Wein, Öl, Silber und Gold. Elfter, jetzt nehme ich mein Getreide und den Wein zurück. Ich nehme auch die Wolle und den Flachs weg. Zwölfter, ich zeige ihre Schande vor ihren Liebhabern. Niemand kann sie vor mir retten. Dreizehnter, ich beende alle ihre Feste. Es gibt keine Feiertage und keine Ruhetage mehr. Vierzehnter, ich mache ihre Weinstöcke und Feigenbäume kaputt. Wilde Tiere werden dort fressen. Fünfzehnter, ich bestrafe sie für die Zeit mit Baal. Sie opferte ihm und trug Schmuck. Aber mich hat sie vergessen. Sechzehnter, darum werde ich sie locken. Ich führe sie in die Wüste. Dort spreche ich freundlich zu ihr. Siebzehnter, ich gebe ihr dort ihre Weinberge zurück. Das Tal der Not wird ein Tor der Hoffnung. Achtzehnter, an jenem Tag nennst du mich mein Mann. Du nennst mich nicht mehr mein Herr. Neunzehnter, ich entferne die Namen der falschen Götter. Niemand wird ihre Namen mehr sagen. Zwanzigster, ich schließe Frieden mit den wilden Tieren. Ich nehme Waffen und Krieg aus dem Land. 21. Ich verspreche dir, wir gehören für immer zusammen. Ich bin gut und liebevoll zu dir. 22. Ich bleibe dir treu. Dann wirst du den Herrn wirklich kennen. 23. An jenem Tag antworte ich dem Himmel. Und der Himmel antwortet der Erde. 24. Die Erde gibt Getreide, Wein und Öl. Alles wird für Jezreel da sein. 25. Ich pflanze mein Volk neu im Land an. Ich sage, du bist mein Volk, und sie sagen, mein Gott.